Fast ein bisschen Frühling. Von Alex Capu. Regie Annette Kurt. Das ist die wahre Geschichte der Bankräuber Kurt Sandwig und Waldemar Felte, die im Winter 1933-34 den Seeweg von Wuppertal nach Indien suchten. Sie kamen nur bis Basel. Sie verliebten sich in eine Schallplattenverkäuferin und kauften jeden Tag eine Tangoplatte. Bitte, Fräulein, ich möchte gerne eine Schallplatte kaufen. Ja. In deine Hände von Willi Kollo. Oh, tut mir leid, die kenne ich nicht. Die ist ganz neu. Ich glaube nicht, dass wir die am Lager haben. Einen Augenblick, bitte. Nein, tut mir leid. Die müsste ich außer Haus bestellen. Sie könnten sie dann morgen hier abholen? Das wird nicht gehen. Kurt, wann fährt denn morgen früh unser Zug? Um 7.48 Uhr. Wir öffnen aber erst um 8. Tut mir leid. Tut mir auch leid. Auf Wiedersehen, Fräulein. Auf Wiedersehen. Du, wir können einen Tag länger in Basel bleiben, falls du auf die Platte warten willst. Übermorgen fährt auch wieder ein Zug. Wenn du meinst? Werden Sie morgen auch wieder hier sein, Fräulein? Das weiß ich nicht. Vielleicht muss ich in einer anderen Abteilung aushelfen. Dürften wir dann um Ihren werten Namen bitten? Warum meinen Namen? Müssen wir nicht angeben können, wer unsere Bestellung entgegengenommen hat? Eigentlich nicht. Na, meinetwegen. Ich heiße Victoria Schub. Meine Kolleginnen nennen mich Dolly. Welches Sternzeichen haben Sie? Das müssen Sie jetzt aber bestimmt nicht wissen. Wir sind beide Löwe. Geboren am 3. und 4. August 1910. Nur einen Tag auseinander? Ich bin der Ältere. Und der dort ist der Jüngere. Ich bin Wassermann. 2. Februar 1908. 3 Wochen zuvor. Stuttgart, 18. November 1933. Eine Bankfiliale im Stadtteil Gablenberg. Bankfilialleiter Julius Feuerstein bereitet den Arbeitstag vor. Als erstes zieht er die Ärmelschoner über, dann zählt er den Kasseninhalt nach. Kontorist Gottfried Lindner, Feuersteins einziger Untergebener, ist in 32 Jahren Dienst bei der Stuttgarter Bank in Ehren ergraut. Seit 32 Jahren empfängt er täglich um 8.35 Uhr den Befehl zum Kaffee holen. Mit dem Tablett verschwindet er im Hinterraum. Draußen hält ein sportlicher kleiner Wagen, ein 750er Dixie, Baujahr 1930, dessen Besitzer ihn am Vorabend als gestohlen gemeldet hat. Waldemar Felte und Kurt Sandwig steigen aus dem Wagen und betreten die Bank. Guten Morgen, die Herren. Was kann ich für Sie tun? Da deutet schon eine Pistole auf Feuersteins Stirn. Über den Lauf hinweg fixiert ihn der kleinere Bursche. Der zweite Bursche, ein langer und schlaksiger Kerl, hat keine Pistole. Der steht nur daneben und tut verlegen. Feuerstein wartet ab, was weiter geschieht. Da die Burschen schweigen, zieht er die Kassenschublade heraus und legt ein Bündel Notengeld auf den Schalter. Der schlaksige Bursche greift nach dem Bündel, steckt es in die Manteltasche. Danke, höflichst. Der alte Lindner im Hinterraum merkt von alledem nichts. Er trinkt bedächtig seinen Kaffee aus, rückt Rock und Schlips zurecht und hinkt nach vorn in den Schalterraum. Alle erschrecken. Lindner über die Pistole vor Feuersteins Stirn, die zwei Räuber über den unerwartet auftauchenden Lindner und Feuerstein über den Schreck in den Gesichtern der Räuber. So springt der Schreck von einem zum anderen. Dann löst sich eine Kugel Kaliber 7,65 mm aus der Pistole. Sie durchbohrt Feuersteins Stirn. Der Hinterkopf explodiert. Julius Feuerstein, 27 Jahre alt, ledig, Mitglied der nationalsozialistischen SA, ist schon tot, als er im Fallen die offenstehende Kassenschublade herunterreißt. Es hagelt Mark- und Pfennigstücke auf ihn hinunter. Lindner flieht zurück in den Hinterraum. Ein zweiter Schuss geht los, ein dritter, vierter, fünfter und sechster. Lindner erreicht unverletzt den roten Knopf und drückt ihn erstmals in seinen 32 Dienstjahren. Kurt Sandwig, Waldemar Felte, beide Jahrgang 1910. Anreise aus Wuppertal, abgereist am 19. November in Richtung Ulm und München. Die zwei da, sind die schon weg? Ja, heute, in aller Herrgottsfrühe. Sehr nette Jungs. Die kommen als Bankräuber überhaupt nicht in Frage. Wieso nicht? Erstens, weil sie kaum Geld in der Tasche hatten. Die haben mich sogar um einen Rabatt angebettelt. Habe ich ihnen auch gewährt. Und zweitens? Zweitens machten beide einen soliden und ernsthaften Eindruck. Und dann die ordentliche Kleidung. Stunden später holpert ein Lastwagen nordwärts durch das herbstbraune Land. Auf der leeren Ladepritsche sitzen Kurt Sandweg und Waldemar Felte, Schulter an Schulter, eng an die Rückwand der Fahrerkabine gepresst. Die Pistole hat Felte irgendwo ins Gebüsch geworfen. Über viele Kilometer folgt die Straße dem mächtigen Rhein. Im Westen ziehen schwarz gezackt die Spitzen des Kölner Doms vorbei, und dann sind Kurt und Waldemar wieder zu Hause in Wuppertal. Ihr habt Lothar die Nazi-Uniform also doch gekauft. Den Winteranzug, ja. Was hätte ich denn machen sollen? Den Sommeranzug habe ich deinem Bruder nicht gekauft und den Sportanzug auch nicht, obwohl der Bub monatelang gebettelt und gebettelt hat. Aber letzten Donnerstag hat dann der Fähnleinführer vor der Tür gestanden. Ganz streng hat er mich angeschaut und wissen wollen, warum Lothar immer noch in Räuberzivil zum Dienst komme. Was hast du geantwortet? Dass unser Baugeschäft schlecht läuft und dass wir kein Geld hätten. Lass den Kleinen in Ruhe, ja? Weißt du, es sind jetzt alle dabei. Wirklich alle. Du solltest sie sehen, wenn sie am Samstag aus der Stadt und in den Wald marschieren. Ja, ich weiß, die Kolonnen, die glänzenden Augen, die Trommeln und Fanfaren, die Lieder und die Fahnen. Du entschuldigst mich bitte, Mama. Kurt und ich gehen morgen früh nochmal auf Reisen. Schon wieder? Wohin? Mit dem Rheindampfer nach Königswinter und weiter an den Felsensee. Ein paar Freunde zelten da, die erwarten uns. Zelten? Im November? Ja, das macht uns nichts. Waldemar? Ja? Hast du dich letzthin nach Arbeit umgesehen? Wir haben in der Industrie 40% Arbeitslosigkeit. Mama, die paar freien Stellen sind für die Parteimitglieder reserviert. Dann geh doch zum Arbeitsdienst. Nein, nein und nochmals nein. Zum Holzschlagen im Dienst der Volkswohlfahrt. Ich werde diesen Verbrechern nicht auch noch helfen. Im Morgengrauen des nächsten Tages schleicht Waldemar die Treppe hinunter. Das lederne Reiseköfferchen in der rechten Hand. Die Mutter liegt wach und lauscht seinen Schritten. Der Bruder liegt wach und lauscht seinen Schritten. Die Schwester liegt wach und lauscht. Ich glaube, die wollten nach Amerika oder nach Indien. Wir hatten einen Onkel, der als Ingenieur auf einer Teeplantage arbeitete. Da wollten Kurt und Waldemar hin. Die haben es nicht mehr ausgehalten zu Hause. Mein Bruder Waldemar war ein ernster Mensch. Fröhlich, aber auch schwermütig. Der hat viel gelesen. Nietzsche und Schopenhauer. Das wird ihn nicht gerade aufgeheitert haben. Als dann das mit den Nazis anfing, war er richtig verzweifelt. Kurt hingegen war ein sonniges Gemüt. Der ist wohl einfach mit Waldemar mitgegangen, weil er sein bester Freund war. Der wäre überall glücklich gewesen, egal wo. Kurt und Waldemar hetzen von Stadt zu Stadt, irren durch fremde, flackengeschmückte Stadtteile auf der Suche nach dieser oder jener Amtsstube. Sie wollen ein Visum für Belgien? Ah, das gibt's in Köln. Ein Transitvisum für Frankreich. Das französische Konsulat ist aber in Düsseldorf. Mais non, tut mir leid, da müssen Sie schon zurück. Bringen Sie einfach das nächste Mal gleich 3 Passfoto, 12 Reichsmark und eine Abschrift Ihres Heimatscheins mit. D'accord? So geht das 4 Tage lang. Kurt und Waldemar übernachten in trüben, verwanzten Pensionen. Wenn nachts irgendwo die Polizeisirene heult, schrecken sie aus dem Schlaf. Aber zu guter Letzt läuft alles glatt und Sandweg und Felte überqueren die deutsch-belgische Grenze bei Aachen. Mit dem Nachtzug fahren sie über Brüssel nach Paris. Was mein Bruder und Kurt dort gesucht haben? Gar nichts. Paris liegt ja nicht am Meer. Das war nur eine Station auf dem Weg nach Marseille. Waldemar hat uns eine Ansichtskarte mit dem Eiffelturm geschickt. Da hat er sich ziemlich spöttisch über Paris geäußert. Die beiden konnten ja auch kein Französisch. Am siebten Tag steigen Waldemar und Kurt an der Gare de l'Est in den Schnellzug nach Basel. Als einziges Andenken an Paris nehmen sie ein aufziehbares Reisegrammophon mit. Ich hab das Leben mir mit angesehen, so wie es war. Fräulein Dorli, da sind Sie ja. Guten Tag, Fräulein Dorli. Guten Tag, die Herren. Ihre bestellte Platte ist da. Bitte. Doch heute möchte ich mit keinem tauschen, denn seit ich dir einmal tief ins Herz gesehen, fühle ich ganz klar, in deine Hände leg ich mein ganzes Glück. Nachdem wir in deine Hände abgespielt hatten, fasste ich Zutrauen zu den beiden. Besonders zu Waldemar Felte. Er schien mir jetzt nicht mehr so düster, sondern im Gegenteil, zartfühlend und schutzlos. Vielleicht auch etwas verstört. Bitte, Fräulein Dorli, ich möchte mich gern länger mit Ihnen unterhalten. Wollen Sie sich heute Abend mit uns treffen? Mit Ihnen beiden? Ja. Warum nicht? Nach Ladenschluss um 7 Uhr auf dem Marktplatz bei der Litfaßsäule. Wir werden da sein. Ich werde vielleicht eine Freundin mitbringen, wenn es recht ist. Ich weiß noch nicht, ob sie mitkommt. Ich werde fragen. Also dann. Beim Abschied bestellte Felte eine zweite Schallplatte, die wir aber auch nicht vorrätig hatten. Ich glaube, es war Grüß mir mein Hawaii, ebenfalls von Willi Kollo. Wir verabredeten wiederum, dass er sie am folgenden Tag abholen könne. Hallo, Fräulein Dorli. Schön, dass Sie gekommen sind. Noch dazu in Begleitung. Marie Stifter, eine Freundin und Kollegin von mir. Guten Abend. Guten Abend. Dürfen wir Sie zu einem Kaffee einladen? Möchten Sie was essen? Hätten Sie Lust, ins Kino zu gehen? Oder ins Theater? Zum Tanz? Auf dem Rummelplatz? Ein Konzert vielleicht. Oder wollen wir bei uns im Hotelzimmer Schallplatten hören? Ich wollte von Anfang an nichts mit den beiden Deutschen unternehmen, was auf ein sogenanntes Verhältnis hätte hinauslaufen können. Ich hatte keinerlei Absichten und wünschte mir, dass es auch bei Ihnen so bleibe. Zudem wusste ich ja, dass sie am nächsten oder übernächsten Tag wieder abreisen würden. Kurt Sandweg war ein fröhlicher Geselle. Ich nannte ihn Bajazzo. Ja. Aha. Ja. Marie weiß nicht, wie ihr geschieht. Dieser Deutsche führt sie ganz selbstverständlich durch die Nacht. Und gleichzeitig scheint er immer im Voraus zu wissen, ob sie nach links oder rechts abbiegen oder stehen bleiben will. Dann holen Waldemar und Dorli sie ein. Fräulein Dorli, langweilen Sie sich nicht zu sehr mit meinem Waldemar. Wir unterhalten uns gut, keine Sorge. Erzählt er Ihnen wenigstens etwas? Sag, Waldemar, erzählst du Fräulein Dorli etwas? Oder gaffst du einfach die ganze Zeit in den Reihen? Quetschen Sie ihn über irgendwas aus, Fräulein Dorli. Zum Beispiel über die Wuppertaler Schwebebahn. Da weiß er Bescheid. Gehen wir weiter, Fräulein Marie. Soll ich Sie dann zum Bahnhof bringen? Ja, wenn Sie wollen. Gibt es in Wuppertal eine Schwebebahn? Ja, die ist weltberühmt. Also, zumindest in Wuppertal. Also so ein horizontaler Eiffelturm. Sozusagen, als kleiner Junge war ich schwer fasziniert. Also die Schwebebahn, das war so meine persönliche Modellbahn. Ja, ich kannte alle technischen Daten, die Fahrpläne, die Entstehungsgeschichte. Alles. Und jetzt? Jetzt ist die einfach eine Bahn. Also die fährt von einem Ende Wuppertals zum anderen und wieder zurück. Also so hin und her und her und hin. Also jetzt mag ich viel lieber Zeppelin. Wenn ich einen Zeppelin hätte, dann würde ich mit Ihnen nach Spanien fliegen. Fräulein Dolly. Also vorerst. Waldemar Felte berichtete mir in schwärmerischen Worten erst von Wuppertal und dann von Spanien, das eine Republik sei, dass dort der Ackerboden unter die armen Bauern verteilt werde und dass die Frauen Stimmrecht hätten. Er begleitete mich bis zum Kaufhaus Globus, wo wir Abschied nahmen. Er wie auch sein Freund machten mir einen sehr guten Eindruck. Sie waren höflich, gut gekleidet, besaßen gute Umgangsformen und benahmen sich nicht aufdringlich. Es handelte sich bei uns wohl an jenem Abend schon, wie man so sagt, um eine platonische Liebe. Ich hatte den Eindruck, dass Marie Gefallen an Kurt Sandwig gefunden hatte. Jedoch hat sie mir gegenüber nichts derartiges verlauten lassen. Am Morgen des 15. Dezember holen Sandwig und Felte Grüß mir mein Hawaii im Globus ab, bestellen aber gleich eine dritte Schallplatte für den folgenden Tag. Von einer Abreise ist keine Rede mehr. Abends warten sie auf dem Marktplatz bei der Litfaßsäule auf Dolly und Marie. Beide Mal ist Marie zum letzten Zug gerannt. Am zweiten Abend hatte sie ihr Freund Ernst Walder am Bahnhof erwartet, der ihr beim Einsteigen in den Waggon half. Das war knapp. Was ist mit deinem Schuh? Oh, Absatz abgebrochen. Zeig her. Du bist ja ganz außer Atem. Weit gerannt. Den ganzen Weg die freie Straße hoch. Bis hierher. Das ist weit. Ja, ziemlich weit. Du hast gestern schon rennen müssen. Und zwar in Begleitung. Das ist doch... Du hast mich verfolgt. Und heute warst du auch in Begleitung. Hätte sie nicht vor dem Bahnhof wegzuschicken brauchen. Du hast mich verfolgt. Ich hab dich gesehen und du hast mich gesehen. Hey, du hast mich verfolgt. Wir waren verabredet, aber du hast mich stehen lassen. Verabredet waren wir gestern, aber nicht heute. Wir waren verabredet, aber du hast es vorgezogen, mit zwei fremden Männern spazieren zu gehen. Du hast mich verfolgt. Ihr seid in Boote geklettert und habt euch umarmt. Ihr habt Steine geworfen und seid auf Baustellen umhergeklettert. Gottverdammi. Gottverdammi. Hör auf zu fluchen. Ich kann diese Flucherei nicht ausstehen. Du hast mich gesehen. Unten bei den Booten, als ich hinter dem Baum stand. Und am Hafen bei der Güterlok. Hinter dem Baum? Bei der Güterlok? Das ist jetzt aber wirklich nicht wahr. Ich habe dich nicht gesehen. Ich will dir noch etwas sagen. Du hast ihn nur umarmt, weil du mich gesehen hast. Vielleicht wärst du noch nicht mal mit auf den Spaziergang gegangen, wenn du mich nicht gesehen hättest. Wenn ich es nicht hätte beobachten können. Das ist nicht wahr. Das nimmst du sofort zurück. Unten am Fluss habe ich dich nicht gesehen und am Hafen auch nicht. Dass du mich verfolgst und ausspionierst, das hätte Sei ich nicht... Sei still! Du kannst es haben, wie du willst. Entweder du gehst weiter am Rhein spazieren oder du gehst nicht mehr am Rhein spazieren. Dass du mich ausspionierst. Du kannst es haben, wie du willst. Entweder du gehst weiter am Rhein spazieren oder du gehst nicht. Ob Marie Stifter in jener Nacht tatsächlich an Grippe erkrankte oder ob sie diese nur vorschützte, um der anstehenden Wahl zwischen zwei großen und gut aussehenden, ansonsten aber durchaus gegensätzlichen Männern auszuweichen, das weiß niemand. Jedenfalls schloss sie sich für die folgenden Tage in ihrer Kammer ein und blieb im Bett. Ohne Maries Begleitung wollte ich nicht zum Rendezvous mit Sandwig und Felte gehen, da mir das eben zu sehr nach einem Rendezvous ausgesehen hätte. Da ich aber nicht wusste, in welcher Pension Sandwig und Felte logierten, konnte ich die beiden nicht verständigen. Ich betrachtete es deshalb als meine Pflicht, mich wenigstens für ein paar Minuten am Treffpunkt bei der Litfaßsäule zu zeigen. Es entspann sich aber zwischen Felte und mir ein interessantes Gespräch und wir gingen deshalb wie an den Abenden zuvor spazieren. Musik Am folgenden Mittag kaufen Waldemar und Kurt bei Dorli ihre vierte Schallplatte und bestellen die fünfte. Es ist der 17. Dezember 1933, der fünfte Tag ihrer Bekanntschaft. Abends gehen sie mit ihr am Rhein spazieren. Am 18. Dezember kaufen sie wieder eine Schallplatte und gehen abends spazieren. Am 19., 20. und 21. auch, über die Festtage hinweg, bis in den Januar hinein. Ich erinnere mich, dass ich zu Felte sagte, er und Sandweg seien schon ein komisches Duo. Der eine ein Bajazzo, der andere ein richtiger Totengräber. Darüber ist Felte sehr erschrocken. Fräulein Dorli, lassen Sie uns ein paar Fotos in diesem Automaten machen. Bitte nur zu. Mit Ihnen, wir alle drei. Nein, vielen Dank. Jetzt kommen Sie doch. Du meine Güte, nein. Dann soll ich womöglich auch noch Grimassen schneiden und mich mit Ihnen küssen. Aber nein, wir machen Erinnerungsfotos. Drei Fotos von jedem von uns. Dann bekommt jeder ein Bild von sich und von den anderen. Lieber nicht. Fräulein Dorli, wir reisen bald ab. Ein Abschiedsgeschenk. Lass gut sein, Kurt. Fräulein Dorli möchte keine Spuren hinterlassen, keine Beweismittel, nicht wahr? Fräulein Dorli, eine Fotografie ist ja sozusagen etwas Schriftliches, da muss man vorsichtig sein. Sie, Waldemar, müssen mir nichts über Vorsicht und Misstrauen erzählen. Sie beide verheimlichen mir doch Ihren vollständigen Namen. Ich hingegen habe aus meinem Namen nie ein Geheimnis gemacht. Entschuldigen Sie bitte, Fräulein Dorli, Entschuldigung, so war das nicht gemeint. Aber Kurt und ich dürften doch den Fotoautomaten benutzen. Dagegen ist doch nichts einzuwenden und wir würden Ihnen gerne ein paar Bilder schenken. Sie zwängten sich in den Fotoautomaten und machten mehrere Fotos. Drei davon schenkten sie mir. Es könnte nämlich durchaus sein, dass wir morgen nicht kommen können, da wir vielleicht geschäftlich verhindert sind. Als ich am nächsten Tag, dem 4. Januar 1934, auf den Marktplatz kam, waren die beiden nicht da. In der Nacht vom 4. auf den 5. Januar sind Kurt und Waldemar tatsächlich geschäftlich unterwegs. Und zwar in einem blauen Ford V8, Modell A mit schwarzem Verdeck, dessen rechtmäßiger Besitzer ihn kurz zuvor an der Bällchenstraße abgestellt hatte. In Basel gibt es 1934 62 Bankhäuser. Sie alle öffnen ihre Schalter täglich um Punkt 8 Uhr. Das Aufschließen der Weverbank an der Elisabethenstraße ist Sache des 18-jährigen Banklehrlings Werner Siegrist, der danach die Schlüssel seinem Chef, dem Prokuristen und ersten Kassier Jacques Beuter, übergibt. Danke, Siegrist. Und Sie, Heitz, Sie können jetzt die Post holen. Wilhelm Heitz geht seines Weges, leert das Postfach, holt am Schalter eingeschriebene Briefe und Pakete ab und ist um 8.40 Uhr wieder bei der Weverbank. Auf dem Gehsteig steht ein blauer Ford, mitten im Halteverbot, mit laufendem Motor und niemand am Steuer. Da kommt ein junger Mann aus der Bank gelaufen. Geschwind steigt er auf der Fahrerseite ein. Dann kommt ein zweiter junger Mann aus der Bank. Er steigt ein und klettert auf den Rücksitz. Seltsam, denkt Heitz. Im Kino wäre das jetzt ein Banküberfall. Er betritt den Schalterraum. Da sieht er seinen Chef Jacques Beuter und den Kassier Arnold Kaufmann schlaff und blutüberströmt in ihren Drehstühlen hängen. Überfall! Im Hinterraum ruft Lehrling Siegrist in den Telefonhörer. Jetzt. So eben. Vor ein paar Minuten. In der Weverbank. In der Elisabethenstraße. Um 10.30 Uhr findet eine Polizeistreife den blauen Ford V8 am Alban-Rheinweg, wo Waldemar und Kurt so oft mit Dorli spazieren gegangen sind. Auf dem Rücksitz liegt eine leere Geldschale. Die Beute umfasst, laut Polizeibericht, 228 Schweizer Franken und 27 Rappen, 103 französische Francs und 45 Centimes, 119 Reichsmark und 83 Pfennige, ferner 8 Zeppelin-Gedenkmünzen sowie eine Goldmünze. Je einer von den beiden ist an einen der Schalter getreten und hat Hände hochgerufen. Nach wenigen Sekunden sind Schüsse gefallen. 5 oder 6. Ich befand mich hinten. Sie haben mich nicht bemerkt. Dann haben die zwei das Geld an sich genommen und sind hinaus. Genau orientiert waren sie anscheinend nicht. Sie hätten ja sonst auch das in der Lade daneben befindliche Papiergeld genommen. Immerhin ein Betrag von einigen 1000 Franken. Noch dazu, wo die Lade nicht abgeschlossen war. Prokurist Beuter starb auf dem Operationstisch. Kassier Kaufmann 12 Stunden später auf der Intensivstation. Fräulein Dolly. Der Brief, auf den wir so lange gewartet haben, der ist endlich angekommen. Morgen brechen wir nach Spanien auf. Und dann vielleicht weiter nach Indien. Morgen schon? Ja. Vielleicht könnten Sie morgen früher Feierabend machen, dann haben wir Zeit genug für einen Abschied. Kurt lässt Sie grüßen. Am folgenden Tag trafen wir uns um 13 Uhr auf dem Marktplatz. Ich bestand darauf, dass sie mir ihre Pässe zeigten, da wir uns ja nun vielleicht nie wieder sehen würden. Dann führten mich die beiden zur Pension Fura und sagten, sie müssten noch etwas holen. Als sie zurückkamen, trug Sandvik zwei Koffer, fällte eine Reisetasche und das Reisegrammophon. Am Bahnhof löste Sandvik zwei Billets. Felte sagte, er werde mir von Marseille aus berichten, wohin sie ihr Abenteuer führen würde. Um 16.05 Uhr fuhren sie via Delemont davon. Am 8. Januar 1934 schreibt Waldemar an Dorli eine Ansichtskarte aus Lyon. Liebe Dorli, in aller Eile herzliche Grüße aus Lyon von deinem Freund Waldemar. Sind gerade im Zug nach Marseille. Brief folgt. Mein Freund Kurt grüßt ebenfalls herzlich. Am 12. Januar trifft ein Brief aus Südfrankreich ein. Marseille, 10. Januar 1934. Liebe Dorli, wir sind wieder zurück in Marseille. Unsere Reise ist und bleibt ein unglückseliges Unterfangen. An der spanischen Grenze wurde uns die Einreise verweigert, weil unsere Papiere nicht passten. Immerhin bin ich nun wieder etwas näher bei Basel und bei dir, liebe Dorli. Ich schreibe dir hier auf der Sonnenterrasse eines Kaffeehauses und es ist schon fast ein bisschen früh. Wer reicher ist als Kurt und ich, oder auch gerissener und rücksichtsloser, der schafft es vielleicht nach Spanien oder sogar noch weiter. Aber es bleibt doch immer eine Flucht von einer Gefängniszelle in die andere, von Zelle Frankreich nach Zelle Spanien. Und dahinter folgt immer die nächste Zelle. Vielleicht sollten Kurt und ich heimkehren. Nach Wuppertal und uns zum Arbeitsdienst melden. Was meinst du? Es wird doch auszuhalten für eine Weile. Und in ein paar Monaten würde sich schon eine Technikerstelle finden in einem Stahl- oder Kohlewerk. Der obligatorischen NS-Reichsfachschaft Deutscher Industrietechniker müsste man halt beitreten. Aber eine Dreizimmerwohnung könnte man sich schon leisten. Dann könntest du nachkommen und wir würden alle drei zusammenleben. Was meinst du, Dolly? In deinen Händen ruhe ich mich von allem aus. Von allem aus? In deinen Händen bin ich ganz zu Hause. In deinen Händen bin ich Dein Freund ganz Waldemar. Zu Hause. Dein Freund Waldemar. Samstag, 13. Januar 1934. Dolly muss Überstunden abbauen und darf nicht zur Arbeit gehen. Da läutet im Flur das Telefon. Dolly hebt den Hörer ab. Waldemar ist am Apparat. Felte sagte mir, sie seien wieder in Basel. Nach Spanien habe man sie auch in einem zweiten Anlauf nicht einreisen lassen, da sie kein Visum hätten vorzeigen können. Dieses müssten sie jetzt in Berlin einholen. Wir verabredeten uns um 14 Uhr beim Brausebad, wo wir uns auch trafen. Fräulein Dolly, wo in Basel ist eigentlich der Friedhof? Es gibt mehrere. Sehr berühmte Leute werden im Münster beigesetzt. Und normale Menschen? Auf dem Hörnli-Friedhof. Der ist aber weit weg. Immer flussaufwärts bis zur deutschen Grenze. Wollen wir hingehen? Nein, nein, das wollen wir nicht. Nicht wahr, Fräulein Dolly? Das wollen wir nicht. Da aber Felte von dem Wunsch, den Hörnli-Gottesacker zu besichtigen, nicht abzubringen war, führte ich die beiden hin. Mir fiel auf, dass Sandvik ungewöhnlich beklommen schien, während Felte aufgeregt und fröhlich war. Einmal sagte er, am Hörnli möchte er begraben sein, dann wäre er mir immer nahe. Kurt Sandvik und Waldemar Felte nehmen ihren Basler Alltag wieder auf. Mittags besuchen sie Dorli im Globus und kaufen eine Schallplatte. Den Nachmittag verbringen sie auf ihrem Zimmer und spielen auf dem Reisegrammophon eine Platte um die andere ab. Bei Anbruch der Dunkelheit nehmen sie in ihrem Stammlokal, dem Restaurant Markthalle beim Zentralbahnhof, ein frühes Abendessen ein. Bei Ladenschluss stehen sie auf dem Marktplatz an der Litfaßsäule und warten auf Dolly. Und dann gehen die drei am Rhein spazieren. Das geht so am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag und auch am Freitag, dem 19. Januar. Sie waren an diesem Tag stark erregt und erklärten, sie seien am Zentralbahnhof von der Polizei angehalten, auf den Posten genommen und zur Vorweisung ihrer Reisepässe veranlasst worden. Es sei aber alles in Ordnung befunden worden, man habe sie unbehelligt gelassen. Felte sagte, sie müssten jetzt so schnell als möglich nach Berlin fahren, um ihre Visa für eine neuerliche Reise nach Spanien einzuholen. Später begaben wir uns nach der Pension an der Sperrstraße 83, wo ich dann ein erstes und einziges Mal mit ihnen aufs Zimmer ging. Sie packten ihre Sachen in die Koffer. Nach etwa 20 Minuten entfernten wir uns. Die beiden begleiteten mich auf dem Heimweg. An der Schifflände aber verabschiedete sich Kurt Sandweg mit Hinweis auf den starken Niederschlag. Felte begleitete mich weiter. Vor der Tür unseres Hauses an der Palmstraße 23 nahmen wir Abschied. Wobei Felte weinen musste. Zu körperlichen Zärtlichkeiten ist es auch bei dieser Gelegenheit nicht gekommen. Auch hat Felte diese nie von mir gefordert. Seit dem Überfall auf die Weverbank sind alle verfügbaren Polizisten im Dauereinsatz. Sämtliche Gasthäuser werden systematisch kontrolliert. Bahnhöfe, Zollstationen und Wechselstuben stehen unter ständiger Bewachung. Die Polizei tut, was sie kann. Aber in den Zeitungen tauchen die ersten Leserbriefe auf. Quo vadis, Basler Polizei? Seit über 2 Wochen spazieren die Weverbankräuber durch unsere Stadt. Und, was tut unsere Polizei? Am Morgen des 20. Januar 1934 haben Detektivkorporal Vollenweider und Polizeimann Naftzka bereits eine Pension in der Haltinger Straße überprüft. Jetzt geht es um 2 Ecken zur Pension der Hedwig Vetter in der Sperrstraße 83. Die beiden Polizisten gehen systematisch vor und klopfen als erstes bei Zimmer 1 an. Vollenweider geht weiter zu Zimmer 2. Er klopft an. Klopft noch einmal an. Endlich geht die Tür auf. Auf dem einen Bett sitzt ein großer junger Bursche. Bei der Tür steht ein kleiner Bursche. Vollenweider tritt ein und verlangt die Ausweispapiere. Der Große greift in die Innentasche des Rocks, der über der Stuhllehne hängt, und reicht ihm die Pässe. Da sieht Vollenweider, dass die Hand des großen Burschen in die äußere rechte Rocktasche gleitet. Er stürzt sich auf ihn. Polizeimann Naftzka stürmt ins Zimmer, um Vollenweider zu helfen. 3 Schüsse gibt Waldemar Felte auf Naftzka ab und trifft ihn in Kopf, Rücken und Oberschenkel. Der Polizeimann taumelt zurück und stürzt die Treppe hinunter, während Felte die übrigen Kugeln auf Vollenweiders breiten Rücken abfeuert. Vollenweider ist sofort tot. Alfred Naftzka stirbt einen Tag später, ohne noch einmal das Bewusstsein erlangt zu haben. Auf Proletarier wird eingeprügelt. Wirkliche Mörder und Räuber lässt man laufen. Aufrüstung der Polizei, härtere Strafen für Eigentumsdelikte. Und, was tut unsere Polizei? An jenem Morgen kommt Hedwig Vetter nicht zur Ruhe. In ihrem besten Zimmer liegt ein toter Polizist. Das Treppenhaus ist voller Blut. Das Beamtenrudel strömt herein. Allen voran der Polizeifotograf. Er fotografiert die 2 aufgeklappten Koffer und das Reisegrammophon. Dann sind die Kollegen von der Spurensicherung an der Reihe. Eines der Automatenfotos wird entdeckt. Das Bild liegt 1 Stunde später auf jeder Polizeistelle, an jedem Grenzübergang und in jeder Redaktionsstube. Extrablatt! Extrablatt! Dolly reckt den Hals. Polizistenmord an der Sperrstraße! Die fetten Lettern und das Bild kommen immer näher auf Dolly zu. Polizistenmord! Extrablatt! Da sind 2 Köpfe auf dem Bild. 2 Männer, die schauen Dolly an. Immer größer werden die Schwarz-Weiß-Köpfe mit ihren nach hinten gekämmten Haaren und lachenden Mündern. Ich dachte mir aber, es müsse sich um einen Irrtum handeln. Denn eine solche Tat traute ich ihnen nicht zu. Als ich zu Hause anlangte, fand ich bereits ein Extrablatt vor, woraus ich dann ersehen musste, dass die beiden tatsächlich die Mörder sein müssen. Ich sagte zu meiner Mutter, ich betrachte es als meine Pflicht, der Polizei all mein sachbezügliches Wissen bekannt zu geben. Meine Mutter pflichtete mir bei und ich stand eben im Begriff, das Nötige vorzukehren, als Detektivkorporal Maritz vorfuhr und mich abholte. Im Restaurant Markthalle stellte Maritz fest, dass die zwei Mörder dem Wirt und sämtlichen Kellnerinnen als Gäste gut bekannt waren, da sie fast täglich in der Markthalle gegessen hatten. Eine Kellnerin sagte weiter, dass ein Fräulein Schupp, Aushilfsverkäuferin im Globus, die aber das Wirtshaus nie betreten habe, noch besser in der Lage sei, Auskunft zu geben, da sie sich häufig mit den zwei Deutschen traf. Und so sitzt Dolly Schupp um 12 Uhr mittags auf dem Polizeikommando. Ja, es ist richtig, dass ich mit den beiden befreundet bin. Trotzdem macht es mir keine Gewissensbisse, mitzuteilen, was ich über sie weiß. Ich lüge nicht und habe keine Geheimnisse. Wenn andere lügen, muss ich nicht mitlügen. Als Dolly das Protokoll durchgelesen und unterschrieben hat, darf sie gehen. Die Bankräuber sind gesehen worden. Irrtum ausgeschlossen. 8 Kilometer außerhalb der Stadt, bei der Ruine Chapperly, bei Dornbach. Ein Motorrad mit Beiwagen nähert sich dem Städtchen Laufen. Am Lenker sitzt Polizeidetektiv Walter Gohl, im Beiwagen Detektivkorporal Hans Maritz, der Dolly Schupp vernommen hat. 500 Meter vor Laufen fährt das Motorrad an einem Steinbruch vorbei, der rechts im Dunkeln liegt. Hans Maritz glaubt im Steinbruch etwas Verdächtiges gesehen zu haben. Er fordert Gohl mit Handzeichen zum Umkehren auf. Das Motorrad wendet und fährt langsam auf den Steinbruch zu. Da fallen aus dem Dunkel 5 Schüsse. Die ersten 2 treffen Detektivkorporal Maritz in den Kopf. Er ist sofort tot. Der 3. Schuss zerschmettert Gohls Unterkiefer. Der 4. und 5. dringen in seine Brust ein. Erneut ein Mord der beiden Bankräuber. Auf verschneitem Waldboden schlafen Kurt Sandweg und Waldemar Felte. Sie liegen Bauch an Rücken auf Waldemars Mantel. Kurts Mantel dient ihnen als Decke. Der von den Wipfeln fallende Schnee weckt Waldemar. Er löst sich aus der Umarmung seines Freundes, kriecht zwischen den Mänteln hervor und zieht ein kleines schwarzes Wachstuchheft aus der Tasche. Letzter Tag meines Lebens. Sonntag, 21. Januar 1934. Es ist im Moment 8.10 Uhr. Nach übermenschlichen Strapazen, halb verhungert, todmüde, sind wir zwei in Laufen angelangt. Gestern Abend holten hier eine Kleinigkeit zu essen und waren dann auch gleich erkannt. Sehr zum Nachteil zweier Polizisten. Haben dann im Wald bei Frost übernachtet, nachdem wir eingesehen hatten, dass ein Fortkommen unmöglich war. Wir rechneten also mit dem Tod. Es war uns schon recht. Er bedeutet für uns das höchste Glück. Es musste ja alles so kommen. Wir zwei sind von Natur aus mit einem feinen Rechtsempfinden begabt und haben uns früh bemüht, logisch zu denken und konsequent zu handeln, anstatt immer im Lauf der Jahre unser feines Gewissen zu ersticken, wie es die liebe menschliche Gesellschaft muss, um leben zu können. Bitte im Todesfall an meine Eltern in Wuppertal schicken. Ihr Lieben, meine letzte Stunde hat nun bald geschlagen. Wie werdet ihr über mich urteilen? Ich weiß es jetzt schon, ihr habt mich ja nie begriffen. Auf ein besseres Leben im Jenseits. Lebt wohl, grüßt alle Verwandten. Sie möchten nicht so leichtsinnig urteilen. Kurt Sandweg erwacht, während Waldemar Felte am Schreiben ist. Er lässt sich das Wachstuchheft und den Bleistift reichen. Liebe Mama, bald sind wir in einer besseren Stätte. Mach dir nichts draus. Wir gehen gerne, das weißt du ja. Lass die Menschen reden. Sie hätten besser helfen sollen, denn wir taten es nicht gerne. Vielen Dank für alles Gute. Dein Kurt. Während Kurt und Waldemar auf den Ansturm der Uniformierten warten, geschieht am Waldrand etwas Erstaunliches. Die Soldaten brechen ihre Geschützstände ab, die Polizisten heben ihre Nagelbretter von der Straße auf, die Grenzwächter nehmen ihre Hunde an die kurze Leine und dann steigen sie alle in ihre Autos, Motorräder und Lastwagen und fahren weg. Die Blockade ist aufgehoben. Die Einsatzleitung ist zu dem Schluss gekommen, dass den Bankräubern im Schutz der Nacht die Flucht durch den Polizeikordon gelungen sein muss. Stunde um Stunde dreht ein Doppeldecker seine Runden über dem Basler Hinterland. Verbissen hält der Pilot Ausschau. Vor der Post sitzen Marie Stifter und Ernst Walder auf der Bank und verfolgen mit aufmerksamen Blicken den Doppeldecker. Für Marie ist das Flugzeug der Feind, denn es verfolgt ihren Freund. Für Ernst ist es der Freund, denn es verfolgt seinen Feind. Jetzt musst du dann gehen. Zeit fürs Fußballtraining. Training fällt aus. Aha. Bis auf Weiteres. Schade. Ich kann später noch lang trainieren. Ja. Vor der Messe habe ich mit einem der beiden Polizisten gesprochen, die die Dorfstraße bewachen. Ah ja? Hinweise bekommen sie von überall. Nur sind alle falsch. 30 Kilometer südlich von hier sollen die Räuber aufgetaucht sein. Aber auch 10 Kilometer nördlich und sogar drüben in Frankreich. So? Dann gibt es auch Leute, die die Polizei absichtlich auf eine falsche Fährte locken. Stell dir das vor. Sowas? Ja. Zwei Einheimische haben einem Fabrikarbeiter die Geldbörse abgenommen. Zwei 18-Jährige. Haben Geld oder Blut gerufen und schlecht imitierten Hochdeutsch. Nein. Doch. Dann haben sie die Geldbörse aufgemacht und gelacht, weil so wenig drin war. Und deswegen fällt dein Fußballtraining aus? Ja. Yeah. Wegen der Buben? Nein, nicht wegen denen. Weil die Polizei vom Aufenthalt im Freien abrät. Na dann. Es ist gefährlich. Gestern ist ein Zivilist irrtümlich erschossen worden. Das heißt also, du gehst gar nicht mehr aus dem Haus, bis die Gefahr vorbei ist? Mal sehen. Vielleicht gehe ich doch trainieren. Ich frage mal den Benno, ob er mitkommt. Unseren Mittelstürmer. Sonntagabend, 22.10 Uhr. Dolly Schupp hat sich das ganze Wochenende zu Hause verschanzt. Es ist Zeit, zu Bett zu gehen. Dolly steht im Nachthemd vor dem Waschtisch und kämmt ihr Haar. Da läutet das Telefon. Hallo, hier Viktoria Schupp. Fräulein Dolly? Kurt? Das ist doch schrecklich. Das ist furchtbar. Aber Dolly, regen Sie sich nicht auf. Das ist nichts Furchtbares, das ist gar nichts. Du blöde Jana, wo seid ihr? Ganz nah, im großen Park hinter dem Bahnhof. Was, hier in Basel? Ja. Seid ihr wahnsinnig? In welchem Park? Na, der hinter dem Bahnhof. Der mit der Kunsteisbahn? Ja, genau. Ist Weidemar auch da? Nicht direkt, aber in der Nähe, hier im Park. Hören Sie zu, Fräulein Dolly. Würden Sie uns bitte etwas zu essen bringen? Was? Wir haben schrecklichen Hunger. Das ist doch... Na gut, wo soll ich euch treffen? Am Höhenweg, beim Astronomischen Institut. Was soll ich bringen? Irgendwas. Egal. Ein Brot? Also gut. Fräulein Dolly? Ja. Wie lange wird es dauern? Na, eine ganze Weile. Ich wollte gerade zu Bett gehen. Erst muss ich mich anziehen und für den Weg brauche ich auch meine Zeit. Ihr müsst halt warten, bis ich komme. Ich hatte gerade genug Zeit, mich anzuziehen, als schon ein Polizeiwagen vor dem Haus hielt, um mich abzuholen. Nachdem ich verschiedentlich gefragt worden war, ob ich mich zu den beiden in den Park begeben wolle, bejahte ich. Nicht etwa deshalb, weil ich die beiden nochmals sehen wollte, sondern weil ich damit rechnete, auf diese Weise der Polizei behilflich zu sein, der Mörder habhaft zu werden. Psst. Fräulein Dolly, kommen Sie in den Park. Beide hielten ihre Pistole in der Hand und starrten mich an. Sie waren durchaus verwahrlost und hatten die Mäntel gewechselt. Ich übergab mein mitgebrachtes Päckchen dem Felte. Dieser nahm es stillschweigend an sich. Es trifft zu, dass ich das Brot ins Extrablatt der Nationalzeitung eingewickelt hatte, in dem ausgiebig über den Mord an der Speerstraße berichtet wurde. Ich bekam den Eindruck, insbesondere von Felte, dass sie sich für verloren hielten. Rückblickend bin ich mir sicher, dass sie zu jenem Zeitpunkt jede Hoffnung aufgegeben hatten, den Margaretenpark lebend zu verlassen. Haben Sie keine Polizei gesehen? Nein, ich bin von hinten heraufgekommen und habe niemanden gesehen. Aber was habt ihr getan? Seien Sie ruhig, Fräulein Dolly. Es ist lieb von Ihnen, dass Sie gekommen sind. Wieso habt ihr die Mäntel getauscht? Waldemar hat in seinem Durchgenästen so sehr gefroren. Da habe ich ihm meinen Trocknerin gegeben. Verdammt, die Polizei. Er fasste Felte am Arm und sie rannten zusammen den Fußweg hinunter in den Park. Ich blieb stehen, bis ich sie nicht mehr sehen und ihre Schritte nicht mehr hören konnte. Dann stieg ich die hölzerne Treppe hoch und trat hinaus auf den Höhenweg. Dort selbst wurde ich von mehreren Polizisten in Empfang genommen. Außer Sichtweite hatten sich Waldemar Felte und Kurt Sandweg auf eine Parkbank fallen lassen und Waldemar hatte noch einmal sein Heft zur Hand genommen. Liebe Dolly, verzeih, wenn ich dir das antun musste. Wir haben das Rechte gewollt. Die Welt ist zu schlecht für uns. Begrabt mich auf dem Hörnli. Kurt grüßt auch. Kurt grüßt auch. So war es also das letzte Mal, auf dieser Welt in deinem Arm lag. In deinem Arm lag. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. In dem Maße, wie uns die anderen schlecht heißen, waren wir gut. Auf Wiedersehen. Mein letztes Lebewohl. Wir zwei gehören zusammen. Du größtes Glück meines Lebens. Einziger Sonnenschein für mich. Während einen Steinwurf entfernt der Staatsanwalt neben Dorli Schupp eine Wolldecke ausbreitet, stehen Sandweg und Felte von der Parkbank auf. Dorli nimmt auf der Decke Platz. Kurt und Waldemar ziehen ihre Pistolen aus den Manteltaschen und halten sie einer dem anderen an die rechte Schläfe. Sie zählen bis drei und drücken ab. Dabei ist Waldemar Felte einmal mehr eine Spur entschlossener, aufs Ganze zu gehen. Es ist genau 5 Minuten nach Mitternacht. Mein Kopfschuss sitzt nicht. Ich habe Kurt noch einen dazu und einen Herzschuss gegeben. Als Dolly Schupp die Wolldecke faltet und ins Polizeiauto steigt, das sie heimbringen wird, sitzt Waldemar wieder auf der Parkbank. Sandwegs zuckenden Körper zu Füßen, das in Zeitungspapier gewickelte Brot neben sich auf der Bank. Waldemar Felte steht unter den Blicken der Polizisten auf, öffnet seinen Mantel, greift in die Tasche, zieht die Pistole, führt sie zur Brust und drückt ab. Die Schüsse erschütterten mich stark. Dies nicht etwa nur wegen meiner platonischen Liebe zu Felte und der Freundschaft zu Sandweg, sondern grundsätzlich wegen des Gedankens, dass in meinem Beisein Bleikugeln gegen Menschen abgefeuert wurden. Na, heute kein Training. Heute schon Zeitung gelesen? Ich lese nie Zeitung. Die zwei Mörder sind gestern bestattet worden. Ah ja? In Basel. In 2 Anatomiegräbern. Aha. Selbstmörder haben kein Anrecht auf ein christliches Begräbnis. Aha. Soll ich es dir vorlesen? Hat die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt über Polizeifunk in Wuppertal anfragen lassen, was mit den Leichen Sandwegs und Feltes zu geschehen habe. Beide Familien verzichteten auf eine Heimschaffung. Darauf hob der Staatsanwalt die Beschlagnahme der Leichen auf. Soll ich weiterlesen? Wenn du willst. Nicht unbedingt. Warum willst du es mir vorlesen? Nur so. Findest du, dass mich das interessieren müsste? Nein. Na gut. Wo sind sie begraben? Am Hörnli? Wieso am Hörnli? Nur so. Also wo? Moment. Hier. Auf dem Gottesacker Wolf. Keine Ahnung, wo der ist. Aber ich. Zwischen dem Güterbahnhof und dem Fußballstadion. Aha. Hier steht, dass morgen die Opfer der Mörder bestattet werden. Aha. Auf dem Hörnli. Aha. Eine große Zeremonie. Öffentlich. Ich habe mir gedacht, wir könnten hingehen. Wer? Du und ich? Ja. Möchtest du etwa nicht hingehen? Wieso? Nur so? Wenn du nicht hingehen willst, kannst du es mir ja sagen. Wieso sollte ich nicht hingehen wollen? Das habe ich nicht gesagt. Oder muss ich etwa hingehen? Das habe ich nicht gesagt. Findest du, dass ich hingehen muss? Nur weil ich einmal mit denen spazieren gegangen bin? Zweimal. Beschluss der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 27. Juni 1934. Das Strafverfahren gegen Waldemar Felte, preußischer Staatsangehöriger, geboren 4. August 1910, ledig, Techniker, und Kurt Sandweg, preußischer Staatsangehöriger, geboren 3. August 1910, ledig, Schlosser, betreffend. Erstens, Mord, begangen an Arnold Kaufmann, Jacques Beuter, Jakob Vollenweider, Alfred Naftzger und Hans Maritz. Betreffend, zweitens, Mordversuch, begangen an Walter Gohl, betreffend, drittens, rechtswidrigen Gebrauch von Fahrzeugen, ein Auto und zwei Fahrräder, wird eingestellt wegen Todes der beiden Angeschuldigten. Von den im Zimmer gefundenen Gegenständen bleiben beschlagnahmt. Was mit den Sachen geschehen ist, weiß ich nicht. Eine Pistolentasche. Wir haben nichts davon haben wollen. Nein, auch das Reisegrammophon und die Schallplatten wollten wir nicht. Hätten wir die vielleicht abspielen sollen? Dolly Schupp hatte nach dem Drama eine schwere Zeit. Dreimal in den folgenden 10 Nächten flogen Steine durch ihr Schlafzimmerfenster. Jeden Morgen lagen in ihrem Briefkasten anonyme Schmähbriefe. Und tagsüber besichtigten die Gaffer Dolly in der Schallplattenabteilung. Sie bewohnte weiter ihr Mädchenzimmer und lebte zusammen mit der Mutter an der Palmenstraße 23. Im Globus stieg sie im Laufe der Jahre zur ersten Verkäuferin der Schallplattenabteilung auf. Ihre Spur verliert sich am 23. Dezember 1942, 2 Monate, nachdem die Mutter beim Wäscheaufhängen an Herzversagen gestorben war. Laut Auskunft der Einwohnerkontrolle Basel hat Viktoria Schupp sich abgemeldet nach Genf, Rue Dron, 72. Dort aber ist nie eine Person dieses Namens registriert worden. Fast ein bisschen Frühling von Alex Capu. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Die Rollen und ihre Darsteller: Waldemar, Boris Alinovic, Kurt, Vanja Müß, Dolly, Katrin Angerer, Marie, Elke Jochmann, Ernst, Florian von Manteuffel, sowie Angelika Bartsch, Stefan Bitun, Livio Cecchini, Matthias Hase, Jürg Löw, Simon Roden, Bianca Nele-Rosetz und als Chronist Christian Redl. Technische Realisation Markus Hassler und Jeanette Wirz-Fabian, Regieassistenz Silke Hildebrandt. Musik Helena Rüegg, Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.